Kinder? Sie sprechen von Kindern?« fuhr Andrej Semjonowitsch auf wie ein Schlachtross, das das Signal zum Angriff hört. »Die Kinderfrage ist eine soziale Frage, und zwar eine von allergrößter Wichtigkeit, das gebe ich zu. Aber die Kinderfrage wird anders gelöst werden. Einige lehnen Kinder grundsätzlich ab, wie alles, was mit Familie zu tun hat. Über Kinder wollen wir nachher reden. Vorerst aber wollen wir uns mit den Hörnern beschäftigen. Ich muss Ihnen gestehen, dass das mein schwacher Punkt ist. Dieser üble Husarenausdruck, den auch Puschkin gebraucht, ist im künftigen Lexikon undenkbar. Ja, und was sind Hörner? Oh, welch eine Verirrung. Was für Hörner? Warum Hörner? Welch ein Unsinn. Im Gegenteil, in der freien Ehe kann es hier gar nicht geben. Die Hörner sind nur die natürliche Folge jeder gesetzlichen Ehe, sozusagen ihre Korrektur, ein Protest und in diesem Sinne keineswegs erniedrigend. Und wenn ich irgendwann, diesen Unsinn einmal angenommen, gesetzlich verheiratet sein sollte, so würde ich mich sogar über diese verfluchten Hörner freuen. Ich würde dann meiner Frau sagen, meine Teure, ich hab dich bis jetzt bloß geliebt. Jetzt aber achte ich dich, weil du verstanden hast, zu protestieren. Sie lachen? Das kommt davon, weil sie nicht imstande sind, sich von den Vorurteilen loszureißen. Zum Teufel, ich begreife schon, worin gerade die Unannehmlichkeit besteht, wenn man in der gesetzlichen Ehe betrogen wird. Aber das ist doch bloß eine erbärmliche Folge einer erbärmlichen Einrichtung, bei der beide Teile erniedrigt sind. Wenn aber die Hörner einem offen aufgesetzt werden, wie in der freien Ehe, dann existieren sie nicht mehr. Dann sind sie undenkbar und verlieren sogar die Benennung Hörner. Im Gegenteil, ihre Frau würde ihnen dadurch bloß beweisen, wie sie sie hochschätzt, indem sie sie für unfähig hält, ihrem Glück im Wege zu stehen und sie für so reif hält, dass sie wegen ihres neuen Mannes an ihr keine Rache nehmen werden. Zum Teufel, ich träume zuweilen davon, dass ich, wenn ich verheiratet werden würde, wenn ich heiraten würde, ob illegal, ob gesetzlich, das ist einerlei, würde ich selbst meiner Frau einen Liebhaber zuführen, wenn sie sich noch keinen angeschafft hätte und würde ihr sagen, meine Teure, ich liebe dich, aber außerdem wünsche ich, dass du mich auch achtest. Bitte, wäre das nicht das Richtige? Habe ich nicht recht? Pjotr Petrowitsch hörte zu und grinste, aber ohne besonders bei der Sache zu sein. Er überlegte sich etwas ganz anderes, und selbst Lebesjetnikow merkte das schließlich. Pjotr Petrowitsch war aufgeregt, rieb sich die Hände und dachte nach. Das alles kam Andrej Semjonowitsch erst später zu Bewusstsein, als er sich zu erinnern und zu kombinieren versuchte.